hören Sie heute Ja, wir geloben, 150 Jahre Jugendweihe. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Liebe junge Freunde, seid ihr bereit, als junge Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet: Ja, das geloben wir. Ja, das geloben wir. So wie der stellvertretende Kulturminister der DDR, Siegfried Wagner, die Jugendweihe 1984 in Berlin zelebrierte, wurde sie seit den 50er Jahren im ganzen Land gefeiert. Für die 14-jährigen Schüler begann tatsächlich ein neuer Lebensabschnitt. Die meisten waren zuvor bereits feierlich in die Jugendorganisation FDJ aufgenommen worden. Und ein Teil der Schüler verließ nun auch die Polytechnische Oberschule und wechselte ab der 9. Klasse zur erweiterten Oberschule. Die offiziellen Gelöbnisse waren für die Partei und Staatsführung äußeres Zeichen dafür, dass die Jugend ganz in ihrem Sinne erzogen und geführt wurde. Das machte auch der Reporter des DDR-Rundfunks deutlich. Das Bekenntnis zur DDR, zur Freundschaft mit der Sowjetunion, zum Sozialismus, zu Fleiß in Schule und Beruf legten in diesem Jahr 284.000 Jugendliche ab. Sie wurden darauf in 10 Jugendstunden vorbereitet mit Themen wie der Sozialismus, unser Heute und Morgen, was heißt heute revolutionär sein und unsere Jugend ist richtig programmiert. Erklärtes Ziel war eine 100%ige Beteiligung. Das wurde allerdings nie ganz erreicht. Dennoch, um keine Nachteile hinnehmen zu müssen, war es zumindest seit den 60er Jahren für die noch christlichen Jugendlichen üblich, doppelt zu feiern. Erst Jugendweihe und dann Konfirmation. Die Kirchen befanden sich da in einem Zwiespalt, wurde doch mit dem Gelöbnis ihrer Meinung nach auch ein Bekenntnis zum Atheismus abgelegt. Vor allem die evangelische Kirche betrachtete die Jugendweihe traditionell als Konkurrenz zur rund 200 Jahre alten Konfirmation. Außerdem störten sich sowohl die katholischen als auch die evangelischen Theologen am Weihebegriff für ein rein weltliches Ritual. Der Thüringer Landesbischof Christoph Kähler: Unsere Väter und Großväter kamen aus der bekennenden Kirche und haben gesagt, wir müssen als Kirche gegenüber staatlichen Einflüssen und staatlichen Maßnahmen das Bekenntnis hochhalten. Darum haben die Kirchenleitungen fast durchgehend gesagt, die Jugendweihe ist gegen das erste Gebot und wer zur Jugendweihe geht, verlässt unsere Kirche. Zugleich aber haben sie gehofft und erwartet, dass man die Volkskirche aufrechterhalten kann. Denn die Offenheit gegenüber dem ganzen Volk, der ganzen Bevölkerung und nicht der Rückzug in die kleine Ecke und nur für die kleine Gemeinde waren schon wichtig. Nur beides zusammen, Bekenntniskirche sein und Volkskirche sein, das waren zwei Forderungen, die unsere Pfarrer und auch die Gemeinden faktisch nicht ausgehalten haben. Nur wenige Jugendliche entzogen sich den organisierten Feiern und nahmen dafür auch Nachteile in Kauf. So wurden selbst Schüler mit ausgezeichneten Leistungen oftmals nicht zum Abitur zugelassen. Frank Tuschi, Sohn einer christlichen Arbeiterfamilie aus Nordhausen, erinnert sich: Ich war mir damals bewusst, erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Es war mir klar, dass ich also einen Studienplatz nicht bekommen würde. Es war in jeder Beurteilung, die also die Schule ausstellte, deutlich zu ersehen, ob das ein Mensch war, der sich unterworfen hatte und damit dem System gerecht war oder jemand, der einen eigenen Kopf hatte. Frank Tuschi konnte erst nach der politischen Wende studieren. Er ist heute Gemeindepädagoge in Nordhausen und unterrichtet so auch jene 20 bis 30 Jugendlichen seiner Stadt, die jedes Jahr an der Konfirmation teilnehmen. Die heute begangene Jugendweihe sieht er kritisch, lehnt sie jedoch nicht pauschal ab. Die Tradition verstehe ich auch. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass es zu DDR-Zeiten missbraucht wurde als ein Unterwerfungsritual, dass man die so kritiklos weiterführt. Und das andere ist natürlich, dass ich auch sehr den Eindruck habe, dass diese Jugendweihe stark entleert ist, was Inhalte angeht, dass es da vor allem um Konsum geht und um ein großes Fest und um Geschenke und Mode und materielle Werte. Die Aussagen dieser Realschüler aus Friedland in Ostmecklenburg zum Sinn ihrer bevorstehenden Jugendweihe scheinen den Kritikern recht zu geben. Deren 8. Klasse geht fast geschlossen zum Empfang der Urkunden ins städtische Kulturhaus. Gefeiert werde dann zu Hause in der Familie, erzählen sie. Wegen das Geld. So mal, erstmal in erster Linie, glaube ich mal. Ja, weil er besser ist als hier Konfirmation oder wie das heißt. Nee, wollen wir nicht. Also bei mir kommen Verwandte und sowas alles. Na, natürlich ordentlich ein Kippen, so mal. Die Zahl der Konfirmanden in Mecklenburg-Vorpommern ist weitaus geringer als beispielsweise in Thüringen und Sachsen. In der 8000 Einwohnerstadt gäbe es ganze 12 Konfirmanden und Vorkonfirmanden, sagt Pastor Albrecht Jax. Einer nehme sogar an beiden Feiern teil. Ich denke, dass es einfach auch eine Frage der Entwicklung der letzten 50 Jahre ist, dass im Prinzip zwei Generationen mit diesem Phänomen Jugendweihe aufgewachsen sind, hineingewachsen sind. Und die Eltern derjenigen, die ich jetzt zum Beispiel auch konfirmiere, im Grunde auch nichts anderes kennen. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht so schnell wieder ändern. Friedland selbst hat einmal in DDR-Geschichte geschrieben. Am Stadtrand befand sich ein großes FDJ-Lager. In der Aktion Friedländer Wiese begann man in den 50er Jahren ein riesiges Sumpfgebiet trockenzulegen, ganz nach sowjetischem Vorbild der Neulandgewinnung. Hier wurde bewiesen, wozu die fortschrittliche Menschheit fähig ist, wenn sie nur die richtigen gesellschaftlichen Bedingungen hat. In diesem Sinne haben Walter Ulbricht, Erich Honecker und Professor Robert Havemann auch ihre Vorworte zum ersten Jugendweihebuch Weltall, Erde, Mensch von 1954 formuliert. Aber das Symbol von der Sumpftrockenlegung ist ja in der Tat stimmig, weil der DDR ja daran gelegen war, diesen Sumpf, also diesen reaktionären Sumpf, so wurde ja die Kirche auch bezeichnet, trocken zu legen. Und das, was vielleicht auch in südlichen oder westlichen Ländern besonders volkskirchlich an Prägung noch da ist, ist hier meiner Meinung nach völlig verloren gegangen. Anfang der 50er Jahre wurden auch in Mecklenburg noch fast alle 14-jährigen Schüler konfirmiert. Der Wandel hat sich hier jedoch am schnellsten vollzogen. Grund dafür sind auch die radikalen Umwälzungen in der Landwirtschaft durch die Bodenreform. Die alten Rittergüter waren gleich nach dem Krieg enteignet worden. Die Landadligen und Patrone vieler Kirchgemeinden hatten die sowjetische Besatzungszone verlassen. Die Tagelöhner, kleinen Bauern und auch die zahllosen Umsiedler blieben meist. Ihnen bot die SED-Führung eine neue Perspektive. Originalton, zweite Parteikonferenz 1952. Auf dem Wege der sozialistischen Entwicklung werden wir alle bei uns vorhandenen Schwierigkeiten überwinden können. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Doch der Schein großer ideologischer Erfolge trug. In den 50er Jahren orientierte sich die Mehrheit der Jugendlichen vor allem auf dem Land weiterhin an traditionellen Werten. Die beginnende Kollektivierung der Landwirtschaft, die vom SED-Regime als Fortschritt propagiert wurde, nahmen die Dorfbewohner oftmals als Zwang wahr. FDJ-Brigaden zogen mit dem Spruch »Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein« über die Lande. In den Städten begannen FDJ-Gruppen, die jungen Gemeinden und Studentengemeinden zu attackieren. Schaukästen wurden abgerissen oder beschmiert, zahlreiche aktive Gemeindeglieder als Staatsfeinde verhaftet. Christoph Kehler, Landesbischof in Thüringen, hat diese Zeit als Student miterlebt. Wir können inzwischen nachweisen, dass die Verfolgung der jungen Gemeinde, die 1952 eingesetzt hat, deswegen generalstabsmäßig geplant wurde, damit die mögliche Unwilligkeit gegenüber dem Wehrdienst, die man in der jungen Gemeinde vermutete, abgebaut werden konnte. Man hat die junge Gemeinde bewusst kaputt gemacht und zerstört und verfolgt. Und das ist 52, 53 passiert. Die Jugendweihe war dann ein nächster Schritt. Zahlreiche SED-Funktionäre hatten selbst in den 20er Jahren an Jugendweihen teilgenommen und verbanden damit schöne Erinnerungen. Die atheistischen Kulte erfreuten sich besonders in Großstädten wie Berlin, Leipzig oder Hamburg großer Beliebtheit. An diese Tradition wollte man in der DDR anknüpfen. Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck kam aus Traditionen, in denen das schon drin steckte. Otto Grotewohl aus der SPD, die ja noch lange Zeit Kirchenaustrittstage feierlich einmal im Jahr veranstaltet hat. Die haben von Anfang an, zum Teil schon im russischen Exil, die Religionspolitik konzipiert, die sie dann in der DDR durchgeführt haben. Dazu kommt, dass man natürlich die Jugendweihe als ein Fest brauchte, um die Konfirmation abzulösen. Wenn ich etwas ablösen will, brauche ich ein positives Gegenbild. Insofern mussten sie nach einem solchen Begriff greifen, war systematisch notwendig. Grundsätzlich lehnten die Kirchen die Jugendweihe immer ab, wobei die katholische Kirche dieses atheistische Ritual kaum als Konkurrenz betrachtete. Die evangelische Kirche schloss zumindest nach außen hin, spätestens nach dem 6. März 1978, also nach jenem berühmten Gespräch zwischen Bischof Werner Laich und Erich Honecker, eine Art Status quo. Christoph Kehler. Wir mussten noch als Gemeindeleiter immer fragen, sind wir jetzt auf Kosten Dritter mutig. Um dieser Verfolgungsgeschichte willen haben die Gemeinden gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Bitte sorgt für einen gewissen Burgfrieden. Und das war dann der 6. März. Nach den Ereignissen vom Herbst 1989, als sich Hunderttausende auf den Straßen und in den Kirchen ihre Bürgerrechte erstritten, war der Glauben verbreitet, mit SED und FDJ würde auch die Jugendweihe verschwinden. Doch die erhoffte Rückbesinnung auf christliche Wurzeln blieb aus. Das in der Zeit um Ostern gefeierte Familienfest erlebte vielmehr eine Renaissance. Spätestens in diesem Moment zeigte sich, dass sich die Jugendweihe im Laufe von 40 Jahren DDR vom Herrschaftsinstrument zu einem wichtigen Stück Familienkultur entwickelt hatte. So der Leipziger Historiker Professor Werner Bramke. Die Jugendweihe hatte sich auch in der DDR verselbstständigt, die sich sogar wieder auch ein bisschen den Traditionen, zum Teil auch unbewusst der 20er Jahre, als es ja einen ähnlichen Säkularisierungsprozess schon gegeben hatte, noch dazu in Sachsen, angelehnt hatte, sodass hier die Jugendweihe tatsächlich zu einer Institution per se geworden ist. Ja, mehr noch. Die neu gegründeten Jugendweihevereine konnten an eine zu DDR-Zeiten verdrängte freigeistlich-humanistische Tradition anknüpfen, deren Wurzeln bis in die Aufklärung reichen. Namentlich berufen sie sich auf den Nordhäuser Theologen Eduard Balzer, der dort eine freireligiöse Gemeinde gegründet hatte. Peter Kuhlbrot, Stadtarchivar in Nordhausen, nennt einen Konflikt mit der Kirchenobrigkeit als unmittelbaren Grund. Balzer ist hier nicht bestätigt worden vom Konsistorium. Und daraufhin hat sich also die Gemeinde für Balzer ausgesprochen und ist also zum großen Teil aus der Kirche ausgetreten. Aber am 5. Januar 1847 war es. Peter Kuhlbrot hatte sich bereits als Geschichtslehrer mit der freireligiösen liberalen Bewegung in Nordhausen befasst. In zufällig erhalten gebliebenen Dokumenten fand er auch den Nachweis für den erstmaligen Gebrauch des Begriffs Jugendweihe. Es wird also auch viel noch von Konfirmation gesprochen, aber halt auch in den Gemeindeversammlungen auch von Jugendweihe. Die wollten also doch einen radikalen Bruch mit der alten Kirche und haben also aus ihrer pantheistischen Auffassung heraus, nicht Gott in der Natur, im Menschen immanent, aus dieser Auffassung heraus wollten sie also eine völlige Umdeutung der Kulte auch. Die Sezession von der Evangelischen Kirche der Preußischen Union war nicht zuletzt Ergebnis der bürgerlichen Emanzipationsbewegung im Vormärz und im Verlauf der 48er Revolution. Die alte evangelische Kirche wurde von liberal gesinnten Persönlichkeiten wie Eduard Balzer als Herrschaftsinstrument der Monarchie angesehen, das radikal reformiert werden musste. Das Motto lautete: frei im Glauben, aber nicht frei vom Glauben. Ähnlich spalteten sich auch die Deutschkatholiken von ihrer Mutterkirche ab und fusionierten später sogar mit den Freireligiösen. Streben nach Gutem, nach Wahrheit und Menschenliebe, nicht? Das ist also ihre Religion gewesen und so haben sie halt auch die Kinder erzogen. Die Freireligiösen stießen nicht alle Traditionen um, sie behielten vielmehr den liturgischen Rahmen bei, erneuerten jedoch die Texte. Aus kirchlichen Festen wie Pfingsten wurde das Frühlingsfest, aus der Taufe wurde die Kindsweihe, aus der Konfirmation die Jugendweihe. Der vor 150 Jahren in ein Jugendweihelied verwandelte Choral »Eins in Not« ist überliefert. Bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein behielt die Jugendweihe ihren religiösen Charakter ganz im Sinne der Konfirmation bei. Mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung wurde sie jedoch immer säkularer. Seit 1889 gab es eine ganze Palette von Jugendweihen der Freidenker, der Arbeiterparteien, der Gewerkschaften. Es entwickelte sich eine völlig neue Festkultur, die zunächst jedoch nicht völlig frei von religiösen Bindungen war, so der Historiker Michael Rudloff, der sich speziell mit der Jugendweihegeschichte in Mitteldeutschland befasst hat. Zum einen war ja der Kirchenaustritt im 19. Jahrhundert sehr problematisch und es war dann also immer noch ein einfacherer Weg, also zu sagen, also nicht ich trete aus der Kirche aus und bin dann also ohne Konfession, sondern gehe zu den Freireligiösen. Und dadurch sind natürlich auch viele in die freireligiösen Gemeinden eingetreten, die im Grunde nur aus den Kirchen heraus wollten und also dann doch stärker also auch eine atheistische Note in diese freireligiösen Gemeinden hineintrugen. Ein starker Anstoß für die proletarische Jugendweihe war von Bismarcks Sozialistengesetz ausgegangen. Viele Sozialdemokraten hatten die staatsnahe Kirche verlassen und in den freireligiösen Gemeinden einen neuen Platz gefunden. Zu einer Massenbewegung wurde die Jugendweihe allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg. Es war schon immer das Interesse an einem Familienfest, das sehr stark die Jugendweihe antreibende. Und hier waren also alle allzu starken Bekenntnisse gar nicht so sehr gefragt. Im Übrigen auch bei den Anhängern der Sozialdemokratie nicht. Es wurde also Beethoven gespielt, es wurde Schiller rezitiert, es wurden Arbeiterkampflieder nur sehr zurückhaltend eingesetzt. Also da ist im Wesentlichen dieses Brüder zur Sonne, zur Freiheit, was dann als Choral der Arbeiterklasse dann definiert wurde und in Leipzig dann mit Orgelbegleitung gesungen wurde, was also auch schon so dieses Hinaufheben ins Sakrale auch deutlich macht. Während der NS-Zeit waren sozialdemokratische und kommunistische Jugendweihen verboten. Dennoch waren sie nicht völlig verschwunden. Zum einen versuchten die Nazis, dieses Ritual für sich nutzbar zu machen, beispielsweise als sogenannte Jugendleiten oder völkische Jugendfeiern. Zum anderen gab es interne Jugendweihen, etwa in freireligiösen Gemeinden mit deutsch-völkischer Ausrichtung. Sofort nach dem Krieg begannen Freidenker und Freireligiöse, die Jugendweihe neu zu etablieren. Erste derartige Feiern gab es im März 1946 in Hamburg. Doch an die Blütezeit der proletarischen und humanistischen Jugendweihe der Weimarer Republik konnte in der alten Bundesrepublik nie wieder angeknüpft werden. Die Zahl der Weihlinge sank stetig. Erst die politische Wende in der DDR brachte neuen Schwung auch in die Jugendweihe West. Professor Werner Bramke sieht dafür einen triftigen Grund. Wenn ich davon ausgehe, dass auch in den westlichen Bundesländern der Zug der Entchristianisierung eher zunimmt, dann sind Hoffnungen, die Kirchenkreise haben, den Trend hier generell umzukippen, illusionär. Gerade dort, wo die Verweltlichung sehr stark ist, braucht man dann bestimmte Residuen, wo man sich zurückziehen kann auf so eine Feier. Hier scheint die Jugendweihe eine einfacher zu handhabende Einrichtung zu sein, während der Anspruch der Kirche, das muss man schon sagen, höher ist. Da hat es die Jugendweihe leichter. Die Landschaftsgärtnerin Anita Feldhahn aus Friedland sieht in der Jugendweihe etwas ganz Normales. Sie kann nicht verstehen, warum man sich mehr als 10 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer über dieses Fest der Familie streitet. Ja, also meine beiden Großen, die hatten auch Jugendweihe. Und warum soll der Kleine nicht auch Jugendweihe bekommen? Also ich finde es schön, dass es sowas auch gibt, eben auch für die Kinder, die nun nicht so mit der Kirche verbunden sind. Die müssen ja, sag ich mal, auch irgendwas haben. Die anderen haben Konfirmation und die haben eben die Jugendweihe. Im Prinzip kommt es auch selber raus. Insgesamt nehmen auch in diesem Jahr wieder 90.000 junge Leute an der Jugendweihe teil. Die Mehrheit lebt in den neuen Bundesländern. Aber im Internet wirbt der Jugendweihe Deutschland e.V. mit zunehmenden Interessenten in Hamburg und Hannover. Auch wenn es gerade von evangelischer Seite nach wie vor starkes Unverständnis für dieses weltliche Initiationsritual gibt, so versucht man zumindest vereinzelt aufeinander zuzugehen. Im Interesse der Jugendlichen, betont Werner Riedel, Präsident der Interessenvereinigung Jugendweihe. Ich bin der Ansicht, dass alle diejenigen, die sich mit dieser Altersgruppe beschäftigen, ob das jetzt religiöse Gruppen sind oder wer das auch immer ist, wissen Sie, wir haben doch eine gute Tradition mit dem runden Tisch gehabt. Solch einen runden Tisch, das ist also noch meine Wunschvorstellung, mal zu haben, wo alle sich hinsetzen und wo wir darüber reden, was wir mit den jungen Leuten machen können. Die jungen Leute laufen uns weg und wir haben so ein Potenzial, wenn wir alle das auf den Tisch legen und sagen, jawohl, das und das können wir mit den jungen Leuten machen. Das wäre doch die ideale Vorstellung. Auch der Thüringer Landesbischof Christoph Kähler lehnt die Jugendweihe nicht generell ab, zumal die Veranstalter ja auch offene Jugendarbeit anbieten. Doch für ihn sind nicht so sehr die 50% Jugendweihe-Teilnehmer interessant, sondern jene ca. 25%, die sich weder auf das weltliche noch auf das christliche Ritual einlassen. Unser Problem ist, denke ich, durchweg, dass wir Jugendliche verlieren an Gestalten, die wir alle nicht haben wollen, die ihnen eine Art Uniform geben, die ihnen durch Grölen ein paar Lieder geben, die ihnen ein paar Riten geben und sie damit auffangen, ihnen ein Selbstwertgefühl geben. Und da müssen wir gemeinsam versuchen, dass jeder seins so gut wie möglich macht und damit Jugendliche einbinden kann. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Ja, wir geloben, 150 Jahre Jugendweihe. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Die Redaktion hatte Rüdiger Achenbach.